Entlassene Sträflinge. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Entlassene Sträflinge. 1918, meiner Mutter. Sie träumen, trunkne durch vertraute Gassen. Gefäß, darin ein Licht mehr brandet, in tausend Farben schäumt, im Asphalt strandet, Form kann die Fülle noch nicht fassen. Wie Auferstandne tasten sie mit durst'gen Blicken nach Blätterknospen, die im Frühlingsatem schwillen. Sie streifen von sich modrig Kleid verwester Zellen und wachsen flammend auf in irdischem Entzücken. Doch statt erschreckt sie jäh, wie fremdgespenstig Land. Dann wieder sind sie tief in sich verklungen, unendlich fern die Zeit, da sie gebannt, in grauen Sarg und hohle Wände Totenlied gesungen. Zerbrechlich lächeln sie, als ob sie irgendwo Erloschnes fänden, und streichen fremdes Kind mit scheuen, unbeholfenen Händen. Ende von Entlassene Sträflinge.